unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich heiße Sabine Rückert und bin Journalistin bei der Zeit. Und wir erzählen die Bibel. Die vier Evangelien haben wir jetzt vollendet. Und am Schluss des letzten Evangeliums haben wir gehört, dass da stand, es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Und wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Und in der Tat gab es ja neben den vier Evangelien noch weitere Evangelien. Wir haben ja auch mal über das Evangelium der Maria Magdalena gesprochen. Der Petrus soll, glaube ich, auch eins geschrieben haben, oder? Also zumindest zugerechnete. Also wir nennen die Pseudepigraphen. Also Pseudoepigraph. Ja, Pseudepigraphen. Das sind also die, die einen Namen verwenden eines berühmten Zeugen Christi und dann unter seinem Namen schreiben. Ja. Ganze Reihen von Evangelien sind im Umlauf gewesen, bevor diese vier, die wir jetzt in unserem Kanon haben, wie wir sagen, bevor diese vier tatsächlich als sogenannte kanonische Evangelien festgelegt wurden. Wann war das? Ging los, die Datierung ist ganz unterschiedlich, da streiten sich die Experten, aber es ging praktisch nach dem Tod von Jesus los, dass es die unterschiedlichen Autoren gab, die schon angefangen haben zu schreiben. Es gibt zum Beispiel… Ist ja wie heute, also kaum hat einer was erlebt, setzt er sich hin und schreibt ein Buch. Ja, also es gibt zum Beispiel Exegeten, die sagen, dass der Thomas, der Ungläubige, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass der sofort sich hingesetzt hat und Jesus Worte aufgeschrieben hat. Mhm. Er selber. Auf die kommen wir heute. Genau, also diese Logienquelle, wo einzelne Jesus Worte aufgeschrieben sind, die soll doch direkt nach dem Tod parallel zum Paulus schon aufgeschrieben worden sein. Sagen die einen. Die anderen sagen, das ist bestimmt 70, 80 Jahre später. Mhm. Es gibt ein Jakobus-Evangelium. Der ältere Bruder des Jesus, der hat auch ein Evangelium geschrieben und da geht es vor allem darum, das ist wahrscheinlich auch Mitte des zweiten Jahrhunderts, also so 150 geschrieben, da geht es vor allem darum, dass nachgewiesen werden soll die Jungfräulichkeit der Maria. Da wird dann gesagt, also der Jakobus, der ältere Bruder des Jesus, ist natürlich ein Sohn aus erster Ehe des. Ach so, der, ja, ja. Ja, Jungfrau, da, Jungfrau. Jungfrau, Jungfrau, die wird da nachgewiesen. Und da gibt es dann auch, da steht dann ganz, ganz lang ein Zeugnis der Hebammen, die sagen, oh Gott, was ist denn da passiert? Da ist ein Kind geboren, das gar nicht gezeugt worden ist. Also diese Geschwister Jesu zum Beispiel, die selbstverständlich in unseren Evangelien als Geschwister genannt werden, werden in diesen Schriften, da geht es hauptsächlich um die Jungfräulichkeit, kann man bis heute eben in unserer katholischen Kirche spüren, ist eingewandert. Mhm. Ja. Ja, ich habe gedacht, ich erzähle mal die Geschichte des Thomas-Evangeliums. Willst du da schon jetzt noch vorher was sagen oder soll ich anfangen? Ich will noch sagen, nur einen Satz noch, es gibt von dem Autor Thomas oder dem Autor zugeschriebenes Thomas drei Schriften. Das eine ist das Thomas-Evangelium, das sind sozusagen einzelne Jesus-Sätze, Logien sagen wir. Also so eine Zitatensammlung auf Deutsch. Eine Zitatensammlung. Und dann ist die Paidikia, das sind die Kindheitserzählungen. Ja, die, da habe ich einiges zu erzählen. Und du musst wissen, das ist ja ein Loch in den Evangelien. Wir haben die Geburtserzählung bei Lukas, wir haben die Weisen aus dem Morgenland bei Matthäus, aber beim Markus nix, beim Johannes nix. Also muss man sich ja überlegen, wie ist denn eigentlich dieses Kind geboren und wie war das als Kind? Mhm. Und das hat eine Lücke gegeben. Mhm. Es gibt die einen, Jesus, der als 12-Jähriger im Tempel lehrt. Richtig. Und davor hat man jetzt mehrere Geschichten vorgespannt. Genau. In diesem Kindheitsevangelium, wo Jesus also allerhand verrücktes Zeug gemacht hat. Und das wird dem Thomas zugeschrieben. Mhm. Der kannte schon, der Zwilling, möglicherweise der Zwilling des Jesus, der kannte den schon als Kind. Der kannte den schon im Kindergarten. Ja. Also. Und um Kindergartenzeit geht es auch. Ja, genau. Und was passiert da? Da passiert Folgendes. Also zum Beispiel steht da eine Geschichte, wie Jesus im Alter von 6 Jahren aus Lehm Vogelfiguren geformt haben soll Und da sei ein alter Rabbiner gekommen und habe geschimpft mit den Kindern, weil der Sabbat heilig ist und man soll nicht solche Handwerkskünste am Sabbat machen. Und Jesus wird als ziemlich unverschämt und frech geschildert und die Leute fürchten sich auch vor ihm. Und der sagt, er soll nicht so rumschreien und soll die Kinder in Ruhe lassen. Und als der Rabbiner daraufhin sauer wird und diese Lehmvögel zertreten will, da klatscht Jesus in die Hände und ruft den Vögelchen aus Lehm zu, sie sollen davonfliegen. Und die Vögelchen erheben sich und fliegen zwitschernd davon. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist, dass Jesus einen Jungen, mit dem er Streit hatte, den tötet er. Sozusagen durch Blitzschlag tötet er diesen Knaben. Und Josef, sein Vater, beschließt, Jesus zu einem Gelehrten namens Zachäus zu geben, der ihn bändigen soll. Also es ist einer, der mit seiner rohen Kraft nicht zurechtkommt. Ja, genau. Das ist ein bisschen so wie Herkules. Wie Harry Potter, wo die auch am Anfang lauter Quatsch machen mit ihrer Zauberkraft, weil sie nicht im Griff haben. Ja. Und dieser Gelehrte Zachäus, der bietet an, dass er Jesus Sitte und Anstand beibringt. Und bald kommt es zu einem unglaublichen Streit, weil Jesus sich auch hier wieder nicht irgendwo reinfügt. Also er wird insgesamt als Problemkind beschrieben. Mhm. Also ein richtiges Problemkind. Heute würde man sagen, ja, da muss man mal zum Psychologen gehen. Und dieser Gelehrte gibt dann diesen Jesus zurück. Oder weil er ihn nicht bändigen kann. Weil er ihn nicht bändigen kann. Weil er sagt auch, dieses Kind ist ein etwas Großes, ein Gott oder ein Engel, dass ich nicht weiß, wie ich es sagen soll. Oder es kommt die Geschichte, dass Jesus mit einigen Nachbarskindern auf den Flachdächern von Nazareth rumrennt. Und da fällt einer, ein kleiner Junge, der Zenon heißt, runter und bleibt tot liegen. Und die Spielkameraden behaupten, Jesus habe ihn runtergeschmissen. Und Jesus bestreitet die Tat und es gibt dann eine Versammlung und die Eltern des toten Kindes beschuldigen ihn auch. Und dann gibt es eine Zusammenkunft und Jesus geht dann daraufhin zu dem toten Kind und sagt, erwache. Und dann soll dieser Zenon erzählen, wie es wirklich war. Und der Zenon wacht tatsächlich auf aus seinem Tod und erzählt, dass er zu nah am Dachrand gewesen sei und deshalb runtergefallen sei und Jesus sei unschuldig. Und da befiehlt Jesus dem kleinen Zenon wieder zu schlafen und er stirbt ein zweites Mal. So, ist das nur als Zeuge wird der aufgeweckt. Ja, als Zeuge zur Entlastung Jesu. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ist das nicht irre? Ja. Und einmal befiehlt Maria, Jesus zum Brunnen zu gehen und Wasser zu holen und dann macht er den Krug kaputt. Und dann trägt er das ganze Wasser, das er holen sollte, in seiner Schürze nach Hause und die bleibt da auch. Und die Kinder versuchen es ihm nachzumachen, machen ihre Krüge kaputt und versuchen es auch und kommen dann nur mit nassen Sachen heim. Und so weiter. Und es endet in der Geschichte mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Es gibt auch Geschichten, dass Jesus den eigenen Vater bedroht haben soll, sodass auch Josef sich vor ihm gefürchtet habe. Also im Grunde genommen eine gruselige Figur, gruseliges Kind, so wie ein Horrorfilm eigentlich, nicht? Es gibt immer wieder so Horrorfilme, Carrie zum Beispiel, wo Kinder oder Minderjährige, 13 Jahre ist die Carrie von Stephen King, eben über mächtige Kräfte verfügen und dann eben alles zerstören und alle in Grund und Boden fahren lassen. Und so ein bisschen ist der hier auch. Ja, wird als unangenehm und wird im ganzen Unterschied zu dem, wie die Evangelien den Jesus beschreiben, hat zwar keine Angst vor Konfrontation, aber niemals gewalttätig, nur einmal im Tempel. Manchmal ein bisschen schroff, manchmal ein bisschen herb. Unhöflich ist er. Aber unhöflich, aber in keinster Weise und gerade eben dann bis hin zu seinem Tod benutzt er ja diese Kräfte, die ihm zugeschrieben wird, eben gerade nicht. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum man diese Geschichten nicht weiter verfolgt. In Erwägung gezogen hat. Die waren weit verbreitet. Ja, das wir haben sie ja selber Die wurden gelesen wie die Sucht. Ja, wir haben ein Buch daheim gehabt. Also wir klein waren. Ja. Und hat unsere Urgroßtante. Ja, Tante Johanna. Ja. Ich kann mich ganz deutlich an diese Geschichte mit diesen Vögeln erinnern. Ja. Ich auch. Tante Johanna hat uns diese Geschichten noch vorgelesen. Ja, die wurden ja aber auch wiederentdeckt erst, glaube ich, im 19. oder im 20. Jahrhundert. Also die waren ja dann eigentlich auch verschollen. Es gab ja noch ein Matthäus-Evangelium. Ein Pseudo-Matthäus-Evangelium, ein zweites, wo man sagt, es ist im 6. und 7. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Und da gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche Geburtsgeschichten, zum Beispiel, dass Maria das Kind unter einer Dattelpalme bekommt. und nicht eben im Stall, wie das Lukas erzählt. Mhm. Und diese Version der Geburt Jesu findest du dann wieder im Koran. Mhm. Also du siehst in diesen Pseudepigraphen und in diesen apokryphen Evangelium, wie diese ganzen Geschichten von dem Jesu wabern, mhm, in unterschiedlichen Schriftvarianten, in unterschiedlichen Verbreitungsgebieten. Mhm. Und was es für eine Anstrengung gewesen sein muss, zu sagen, okay, welche nehmen wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Und was das für eine Entscheidung war, mhm, über das Christentum zu sagen, das sind unsere verbindlichen, mhm, Texte. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz, ganz bewundernswerte Tat. Auch zum Beispiel, dass wir heute noch Ochs und Esel in die Krippe stellen, steht nirgendwo. Mhm. Aber es steht im Matthäusevangelium aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Mhm. Da steht was von Ochs und Esel. Ja, das gibt es. Diese Auswüchse aus den apokryphen Evangelien haben es tatsächlich dann in die Hauptevangelien oder in die Geschichte der Hauptevangelien, ja, geschafft. Genau. Ja, gibt es mehrere solche Sachen. Ja, die, mhm, wir in unseren Riten, in unseren, ja, die, Gebräuchen. Die in die Kultur übergegangen, ja, sind, aber genau, nicht in die Originalevangelien. Genau. Mhm. Also man muss sich nur einfach den ganzen Textkorpus, wo Jesus-Geschichte weitererzählt wird, viel, viel, viel breiter vorstellen. Und dann jeweils kulturell gemischt, asiatisch, arabisch, westlich, römisch oder, mhm, wie auch immer. Die haben ganz unterschiedliche Atmosphären, Sound und auch Erzählfokus. Jetzt erzähle ich mal, wie das Thomas-Evangelium, also das mit den verschiedenen Sprüchen Jesu, die zum Teil merkwürdigerweise identisch sind mit den Sprüchen in den vier ordentlichen Evangelien und zum Teil ganz andere Sprüche sind, also wo man auch gesagt hat, das ist der wahre Jesus da drin. Ein bisschen so wie bei den Rollen von Qumran, wo man dann auch sagte, ja, der wahre Jesus ist gar nicht in der Bibel, die Bibel ist dominiert von der Kirche und der wahre Jesus findet sich in den Apokryphen. Und ein bisschen hat man das über diesen Thomas-Evangelium mit den verschiedenen Sprüchen auch gesagt. Also das zweite, nicht das Kindheits-, sondern das zweite Thomas-Evangelium. Ich muss noch nachreichen zum Kindheitsevangelium. Es wurde im 5. Jahrhundert in einem Decretum Gelasianum verboten. Verboten. Übrigens. Ja, das hätte ich auch verboten. Jetzt kommt die Alternative, ja, zu den anderen Evangelien. Genau. Ich habe jetzt im Spiegel, und zwar einem wunderbaren Artikel, leider ohne Autor, weil der Spiegel damals noch keine Autoren ausgezeichnet hat, sondern ex cathedra sprach. Wie die katholische Kirche. Wie die katholische Kirche. Es gab keine Autoren, sondern der Spiegel sagte, mhm, etwas. Und im Januar 1960, da war ich noch nicht mal auf der Welt, da ist ein wunderbarer Artikel über das Thomas-Evangelium erschienen. Und das wollte ich jetzt mal hier vorlesen. Beim Bau von Bewässerungskanälen waren ägyptische Bauern kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Nähe des Dorfes Nag Hammadi, etwa 100 Kilometer nördlich der Stadt Luxor, auf eine in Kalkstein gehauene Grabhöhle gestoßen, in der sie einen Tonkrug fanden, also in Ägypten. Zu ihrer Enttäuschung enthielt der Krug aber keinerlei Münzen oder Schmuck, sondern bloß einige Papyrusbände. Sie ließen sich immerhin zum Feuermachen verwenden und dazu wurden sie denn auch benutzt. Nun ist in diesem Jahrhundert kein Felachendorf so weit aus der Welt, dass nicht auch dort bekannt geworden wäre, wie sehr sich unter Umständen Wissenschaftler für Funde interessieren könnten und wie bequem sich mit derlei Fundsachen Geld verdienen lässt. Auch die Kanalbauer vom Nag Hammadi nahmen daher die Papyrusreste, die sie nicht zum Teekochen verfeuert hatten, mit in die Ortschaft und erzielten für sie einen allerdings bescheidenen Preis. Der Sohn eines koptischen Priesters, die Kopten sind christliche Nachfahren der ägyptischen Urbevölkerung mit eigener Kirche, zahlte ihnen 3 ägyptische Pfund. Das entspricht etwa einem Betrag von 36 D-Mark, damals noch. Wobei 36 D-Mark ist heute auch deutlich mehr als 36 Euro. Der Priestersohn erhielt für dieses Geld immerhin noch 48 Abhandlungen in insgesamt 13 Büchern, von denen 11 in Leder gebunden waren. 12 der Bücher gingen an das Koptische Museum in Kairo und eines erwarb das Jung-Institut in Zürich. Für die Auswertung der Funde brachte der Direktor des Koptischen Museums, der in Berlin wissenschaftlich geschulte Religionsforscher Pahor Labib, aus England, Holland, Frankreich, Ägypten, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik eine 7-köpfige internationale Expertengruppe zusammen, die alsbald herausfand, dass sich unter den Dokumenten, deren Alter auf 1500 Jahre geschätzt wird, mindestens eines von fast sensationeller Bedeutung befand, das sogenannte Thomas-Evangelium. Dieses in gut lesbarer koptischer Schrift gehaltene Dokument beginnt mit dem Satz: Das sind die geheimen Worte, die der lebendige Jesus sprach. Und es schrieb sie Didymos, Judas, Thomas auf und sagte: Wer je diese Worte versteht, der wird den Tod nicht schmecken. Das bei Nag Hammadi zutage geförderte Thomas-Evangelium, das wahrscheinlich von einem gegen 170 nach Beginn der Zeitrechnung aufgeschriebenen griechischen, in Syrien verfassten Text übertragen sein dürfte, er enthält nur 114 Logien, also Sprüche, 114 Sprüche, die fast alle mit den Worten beginnen, Jesus sagte. Der Verfasser soll Didymos Thomas sein, also der Thomas, der Zweifler, der ungläubige Thomas, der die Finger in die Wunden gelegt haben soll. Und aber hier erscheint Thomas nicht als der letzte Zweifler unter den Aposteln, sondern als bevorzugter Empfänger einer geheimnisvollen Botschaft Jesu. Da steht nämlich was Gruseliges. Und zwar so: Jesus sagte zu seinen Jüngern: Vergleicht mich und sagt mir, wem ich gleiche. Es sagte zu ihm Matthäus: Du gleichst einem weisen, klugen Menschen. Thomas sagte zu ihm: Meister, mein Mund wird es ganz und gar nicht über sich bringen, dass ich sage, wem du gleichst. Jesus sagte: Ich bin nicht dein Meister, da du getrunken hast und trunken geworden bist von der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Und er nahm ihn, zog sich zurück und sagte ihm drei Worte. Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam, fragten sie ihn: Was hat Jesus zu dir gesagt? Und es sagte zu ihnen der Thomas: Wenn ich euch nur eines der Worte sage, die er mir gesagt hat, werdet ihr Steine nehmen und nach mir werfen. Und Feuer wird aus den Steinen kommen und euch verbrennen. Das ist zum Beispiel jetzt eine Geschichte aus dem Thomas-Evangelium. Was im Thomas-Evangelium überhaupt nicht vorkommt, also es sind solche Geschichten oder es sind mehrere Sprüche, die wörtlich mit den Evangelien zusammenstimmen. Es gibt Sprüche, die so ähnlich klingen wie die in den Evangelien, aber doch nicht ganz. Und dann gibt es welche Worte, die aus den Schriften der Kirchenväter bekannt sind. Und dann gibt es eben Sprüche, die vollkommen unbekannt sind, die nur im Thomas-Evangelium vorgekommen sind oder vorkommen als angebliche Zitate von Jesus. Aber der Autor des Spiegels, der schreibt dann noch: An opportunistischer Gesinnung fehlte es auch den Autoren der vier Evangelien nicht. Schon die unterschiedlichen Stilformen der kanonischen Evangelien verraten, wie stark sich der jeweilige Erzähler, also Markus, Lukas, Matthäus und Johannes, in Einhalt und Form seiner Aussagen der Mentalität des von ihm umworbenen Publikums anpasste. Der römische Kaiser Hadrian, also der war Kaiser von 117 bis 138 nach Christus, dessen Imperium ein Tummelplatz sich gegenseitig beeinflussender und miteinander vermengender Religionen und Kulte war, schrieb in einem Brief über die religiösen Zustände in Ägypten Folgendes: Dort gibt es Christen, welche die ägyptische Gottheit Serapis verehren, und Menschen, die sich Bischöfe Christi nennen, während sie sich Serapis geweiht haben. Man findet dort nicht einen einzigen jüdischen Synagogenvorsteher, nicht einen einzigen Samariter, nicht einen einzigen Ältesten der Christen, der nicht Astrologe, Wahrsager oder allenfalls ein Quacksalber wäre. Also das waren alles sehr fragwürdige Leute, die hier das Erbe Christi angetreten haben. Und dann kommt eben hier eine lange Abhandlung über die Gnosis. Da musst du aber gleich was dazu sagen, was dieses Evangelium mit der Gnosis zu tun haben soll und dass es eben zuerst 5 Evangelien gewesen sein sollen. Aber der Witz ist eben, dass auch hier in dem Thomas-Evangelium Jesus spricht wie in der Bibel. Also Nebelsatz reimt sich an Nebelsatz zum Beispiel. Jesus sagte: Erkenne, was vor deinem Angesicht ist, und was dir verborgen ist, wird sich dir offenbaren. Sowas, solche Sätze stehen da drin. Ja. Und dann gibt es eben auch Streitereien zwischen dem Jakobus, der jetzt als Bruder des Jesus da erklärt wird. Und deswegen hat die katholische Kirche das abgelehnt, dieses Evangelium, weil sie sagen: Nein, nein, es ist Petrus gewesen. Wir wollen jetzt nicht den Jakobus auch noch als Konkurrenten haben. Und dann stellt das ja unseren Bischof in Rom in Frage und so weiter. Also diese ganze Querelen werden hier auch sehr eindrücklich geschildert. Also nochmal zu dieser Vielfalt von Evangelien. wie gesagt, Thomas-Evangelium 1945 gefunden oder so. Wir haben ja auch, als wir über den Judas gesprochen haben, gibt es auch ein Judas-Evangelium. Gibt es auch noch, eigentlich der Judas vorgestellt wird als einer, der die eigentlichen Geheimnisse des Jesus kennt. Und jetzt wird hier der Thomas vorgestellt als einer, der die eigentlichen Geheimnisse kennt. Wichtig an diesem Lockien-Sammlung ist, falls du dich erinnerst, als wir angefangen haben mit den Evangelien, da haben wir gesagt, dass auch der Markus und der Matthäus und der Lukas, zumindest diese sogenannten Synoptiker, Johannes mal abgesehen, dass die drei eine Grundlage hatten. Die Logienquelle. Genau. Die angenommen wird, dass es eine Quelle gegeben hat. Ja. Und offensichtlich kannte der Thomas die auch, weil mindestens die Hälfte kommt, von da. Kommt im Lukas-Evangelium auch vor. Das heißt, man nimmt an, dass der schon an guten Quellen gesessen ist. Und dann ist es aber was vollkommen anderes, weil die Evangelisten erzählen eine Story, die kontextualisieren. Außerdem gibt es beim Thomas null Passionsgeschichte und null Auferstehungsgeschichte. Ja, stimmt, gibt es alles nicht. Gibt es alles nicht. Also das, was ein Evangelium ausmacht, Passionsgeschichte und Auferstehungsgeschichte, das ist die Definition von Evangelium, kommt beim Thomas nicht vor. Sondern das sind so Geheimsprüche, die man sich sozusagen in einer Geheimgesellschaft weitergibt. Ich fange jetzt mal an mit den Sprüchen, die im Thomas-Evangelium und im Neuen Testament stehen. Ja? Zum Beispiel das Logion 5 im Thomas-Evangelium steht auch bei Lukas Kapitel 8. Also im Logion steht, Jesus sagte, erkenne, was vor deinem Angesicht ist und was dir verborgen ist, wird sich dir offenbaren. Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar würde. Und bei Lukas steht, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, das nicht kund werde und an den Tag komme. Das zum Beispiel. Dann gibt es Logion 10. Da steht im Thomas-Evangelium, Jesus sagte, ich habe Feuer auf die Welt geworfen und siehe, ich bewahre es, bis sie brennt. Und bei Lukas steht, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Aber nicht die ganze Welt. Also das sind dann schon ganz schöne Unterschiede. Ja, pass mal auf, jetzt wird es noch gruseliger. Jesus sagte bei Thomas, dieser Himmel wird vergehen und der Himmel über ihn wird vergehen und die Toten leben nicht und die Lebenden werden nicht sterben. Denn in den Tagen, da ihr Totes aßet, machtet ihr es lebendig. Und wenn ihr im Lichte seid, was werdet ihr tun? An dem Tag, da ihr eins wart, seid ihr zwei geworden. Wenn ihr aber zwei geworden seid, was werdet ihr tun? Und bei Matthäus steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und bei Lukas, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehe, als dass ein Tüttel am Gesetz falle. Da siehst du dann ganz andere Autoren, die mit dem gleichen Material arbeiten. Ja. Aber wo geht's beim Thomas hin? Da geht's dann immer in eine, ich bin zwei, ich habe offensichtlich eine Schattenfigur. Ja. Nicht umsonst hat das C.G. Jung-Institut diese Texte gekauft, weil der C.G. Jung diese ganze Vorstellung, dass jeder Mensch sozusagen in sich selbst seinen eigenen also Schatten der Psychologe, trägt. C.G. Jung. Der große Psychologe hat sich sehr für diese Texte interessiert, weil dieses Bild von Dunkel und Licht und Schatten hier sehr deutlich wird. Und jetzt tu mir doch mal den Gefallen und lies jetzt noch mal das, wo der Jesus den Thomas beiseite nimmt, diese erste Szene, liest die nochmal vor. Also er fragt ja erst, was haltet ihr von mir oder vergleicht mich und sagt mir, wem ich gleiche. Und der Matthäus sagt, du gleichst einem weisen, klugen Menschen. Und Thomas sagt zu ihm, Meister, mein Mund wird es ganz und gar nicht über sich bringen, dass ich sage, wem du gleichst. Jesus aber sagt, ich bin nicht dein Meister, da du getrunken hast und trunken geworden bist von der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Und er nahm ihn, zog sich zurück und sagte ihm drei Worte. Als Thomas aber zu seinen Gefährten zurückkam, fragten sie ihn, was hat Jesus zu dir gesagt? Und es sagte zu ihnen, Thomas, wenn ich euch eines der Worte sage, die er mir gesagt hat, werdet ihr Steine nehmen und nach mir werfen und Feuer wird aus den Steinen kommen und euch verbrennen. Also was der große Unterschied ist, ist, dass du jetzt hier eingeführt wirst in Texte, in Evangelientexte, die sowas wie eine Arkandisziplin meinen. Es gibt was Geheimes. Und es gibt die Erwählten und es gibt die Nicht-Erwählten. Es gibt die Geheimnisträger. Ich, Thomas, darf nicht sagen, was der Jesus, weil das ist so gefährlich, dass es euch alle verbrennt. Ja, ja. Also das heißt, es entsteht Und das nennt man dann Gnosis. Aus dieser Jesus-Bewegung entsteht eine Bewegung, die sich dann verbindet mit anderen religiösen Bewegungen, die eine starke Hierarchie haben und eine starke Arkandisziplin, also wo es dann Vorsteher der Gemeinde gibt oder, wie es in der Gnosis heißt, die Auserwählten, die sich die Geheimnisse über Gott teilen und die besser informiert sind als die anderen und näher an Gott und dann entstehen Hierarchien. Ja, und das ist auch ein Divide et Impera. Ja, es ist ein Divide et Impera. Ich spiele die Leute gegeneinander aus. Ja. Ganz einfach. Es ist eine ganz unangenehme Art der Führung. Ja, du hast es aber in Sekten bis heute. Hast du auch in esoterischen Gruppen und in Sekten bis heute, dass die besonders... War auch lange in der Kirche so. Ja, also, die besonders eingeweiht sind. Na klar. Und diese Jesusbewegung, so kann man vielleicht sagen, mischte sich mit der sogenannten Gnosis. Und die Gnosis ist nur was vollkommen anderes letztlich als die Jesusbewegung. Die Gnosis in ihrer ausgeformten Form geht davon aus, dass die Welt ein Kampfplatz ist zwischen Gut und Böse. Die Gnosis geht davon aus, dass der Jesus der Gegner ist von Jahwe. Also die... Was? Von Jahwe, seinem Vater. Ja, also die Welt ist schlecht geschaffen von einem sogenannten Demiurgen, von einer kosmischen Bösesgestalt. Und die wird in den gnostischen Kreisen verglichen mit dem alttestamentlichen Gott. Das ist doch ein, so wie du auch immer sagst, das ist doch ein Schlechtmacher. Und der Jesus ist derjenige, der dann erlöst und ist das Gegenüber. Und der Mensch ist ein... Also kein reformierter Gott. Nein. Sozusagen. Nein, sondern... Er wird von einem neuen Gott sozusagen, einem zweiten Gott in die Schranken gewiesen. Von einer Lichtgestalt. Und der ist aus dem Licht geboren. Das kannst du sogar noch in den ersten Glaubensbekenntnissen lesen. Also es richtet sich gegen das Alte Testament. Richtet sich gegen das Alte Testament. Anders als unser Matthäus-Evangelium und so, deutlicher Anschluss sind. Ja, was ja auch wahr ist. Also Jesus hat ja 2/3 seines Wissens aus dem Alten Testament und seiner Weltsicht. Ja. Das ist ja Unfug. Aber es gab es immer wieder, dass man Jesus gegen das Alte Testament in Stellung gebracht hat. Und dieser Jesus wird dann als Licht gestaltet und ist natürlich nicht gestorben, sondern ist nach Indien entrückt. Ach, deswegen gibt es auch keine Sterbe- und keine Auferstehungsgeschichte. Ist natürlich, weil er natürlich göttlich war. Er ist so eine Art Guru, der sich dann Lichtgestalt, der sich dann im Licht aufgelöst hat und ist nicht gestorben. Und deswegen gibt es keine Passionsgeschichte und war auch kein richtiger Mensch, sondern ist als eine Art Lichtgestalt über die Welt, um sein Licht in die Menschen hinein, wie so Tropfen, hineinzugeben. Und dann hat sich daraus, ich mache das jetzt ein bisschen grob, aber hat sich daraus eine Religion gebildet, die dann die größte Konkurrenz zum Christentum wurde, der sogenannte Manichäismus. Da ist dann ein Mani aufgetreten, der sich als Nachfolger von Jesu verstanden hat. Und ein der Hermani, so hieß der? M-A-N-I, ja. Der kam aus Persien und kam dann wieder aus ganz anderen religiösen. Und mit dem Manichäismus bin ich zusammengetroffen, als es... um den Kirchenvater Augustinus ging. Augustinus hat der war doch auch ein Manichäer. Der war er zunächst hat, mal. Ne? Genau, und hat ihn bekämpft bis zum geht nicht am mehr. Schluss. Am Schluss. Am Ende, ja. Aber da war eben die Vorstellung, und da kommst du dann wieder in diese Hierarchien, dass Glaube sowas wie ein ständiger, das kommt immer wieder in Thomas-Evangelium vor, Erkenntnisgewinn ist. Und ich muss die Erkenntnis aufsteigen und ich muss mich diese Erkenntnis gewinnen, indem ich mich zum Beispiel kasteie. Also Askese ist ganz, ganz wichtig. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich finde, wir sollten jetzt mal eintauchen. Bevor du hier monologisierst wie Hermani persönlich, steigen wir jetzt in die Logienworte aus dem Thomas-Evangelium ein. Und zwar die keine Entsprechung haben in den Evangelien, sondern allein im Thomas-Evangelium um sich greifen. Und jetzt lese ich dir mal ein paar vor. Und dann können wir ja drüber reden, ja? Zum Beispiel Logion 7. Und Jesus sagte: Selig ist der Löwe, den der Mensch isst, und der Löwe wird Mensch. Und abscheulich ist der Mensch, den der Löwe frisst, und der Löwe wird Mensch. Was du in der Gnosis auch hast, ist ein ausgesprochen, sagen wir, pantheistisches Weltbild. Das heißt, dass Pflanzen, Tiere und Menschen auf eine Ebene gehoben werden. Und es gibt gerade in dem Manichäismus eine ganz, ganz starke Essensregel. Ja. Man darf kein Fleisch essen, weil man dann von dem eigenen isst. Ja. Das kann ich da drin erkennen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann, du wirst das, was du isst, was hast du ja auch ein bisschen bei den heutigen Veganern und Vegetariern, steckt es ja auch ein bisschen dahinter. Ja. Es war in den manischen Kulten, war es üblich, dass dies gab es eine Hierarchie zwischen den Auserwählten und den Hörern. Mhm. Die Hörer haben gekocht für die Auserwählten. Mhm. Die Auserwählten haben selbst gar nicht gekocht und die durften nur einige bestimmte Speisen essen. Und wenn sie die gegessen haben, haben sie durch Ausscheidung, wo war die Vorstellung, das Licht vermehrt. Mhm. Ja? Also das heißt, der ganze Körper und Pflanzen und Tiere sind sozusagen in dieser Weltanschauung mit eingepreist. Gut passt dazu das Logion, also der Spruch 22, in dem Jesus sagt, Jesus spricht, ich bin das Licht, das über allem ist. Ich bin das All. Aus mir ist das All hervorgegangen und zu mir ist das All gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich dort finden. Genau. Das Pantheismus. Das ist diese ganze kosmische Pantheismus. Ja, diese freischwebende Spiritualität, ja. Die heute auch eigentlich... Ja, gibt es viele Leute. Gibt viele Leute, die dem folgen. Mehr ja. Steiner, ja. Schule... Die ganzen esoterischen Bereiche, die dem folgen, ist uns nicht unbekannt, sagen wir mal so. Goethe war auch ein Pantheist zum Beispiel. Ich bin kürzlich wandern gewesen, ich war in Bad Gastein, da war meine Familie Skifahren, ich habe ja keine Lust mehr auf Skifahren und deswegen bin ich da gewandert. Und da bin ich auf einen großen Stein gestoßen, an dem bin ich vorbeigewandert, das war ein Riesenklotz. Es war so ein alter Findling und darauf war eingraviert folgender Spruch. Ja, an den musste ich jetzt gerade denken. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Das ist genau das. Genau, das sind die esoterischen Denkweisen. Mhm, genau. Die von der Kirche ist auch was Schönes, mit der ich. Gewissen Rigorosität abgeschnitten worden. Mit dem guten Argument, dass Jesus ganz anders argumentiert hat, immer. Ja. Mit der Öffentlichkeit. Ja. Also das macht der Paulus auch. Wir machen hier nichts Geheimes. Ja. Sondern alles, was wir zu sagen haben, stell dein Licht auf den Berg. Alle können es sehen, alle können es hören. Ja. Es gibt bei uns keine Hierarchien und keine Geheimlehren. Ja. Dafür hat sich die Kirche entschieden, fand ich jetzt eine gute Entscheidung. Ja. So, deswegen aber hat sie wir haben überlebt. Doch am Ende des, ich will jetzt nicht meckern, aber wir haben am Ende des Johannesevangeliums geht doch Jesus auch mit dem Jünger Johannes weg mit seinem Lieblingsjünger und redet mit ihm. Und da ist so ein bisschen, was ist davon doch auch beim da? Johannes ist so ein bisschen was davon. Ja. Ist ein bisschen was davon, aber beim Lukas zum Beispiel gar nicht. Alles, was ihr sagt, sagt öffentlich. Nee, das spielt auch keine Rolle. Es sind auch keine wichtigen Stellen. Es sind irgendwie so Nebenerscheinungen. Gut, dann hat er zum Beispiel einen Logion 15. Da hat er gesagt, Jesus, wenn ihr den seht, der nicht geboren worden ist vom Weibe, werft euch auf euer Antlitz und verehrt ihn. Jener ist euer Vater. Meint er sich selbst? Vermutlich. Meint er sich selbst? Oder ich habe auch an Shakespeare gedacht, Macbeth, oder? Da heißt es doch, Macbeth wird umgebracht werden von einem, der nicht vom Weibe geboren ist. Und dann einer, der nie geboren wird, der wird ihn töten, heißt es bei Shakespeare. Mhm. Und dann sagt Macbeth, okay, dann bin ich ja sicher. Mhm. Und dann tötet ihn aber einer und sagt ihm im Sterben, dass er es aus seiner sterbenden Mutter aus dem Leibe geschnitten worden ist, durch einen Kaiserschnitt. Mhm. Okay. Und also nie geboren wurde im klassischen Sinne. Ach du lieber Himmel. Ja, also daran erinnert mich das. Nee, also das geht sicherlich darum, dass... Hier geht es um die Jungfrauen. Ja. Mhm. Ja, dann zum Beispiel Logion 29. Jesus sagte, wenn das Fleisch wegen des Geistes entstanden ist, ist es ein Wunder. Wenn aber der Geist wegen des Leibes entstanden ist, ein wunderbares Wunder. Aber ich wundere mich darüber, wie sich dieser große Reichtum in dieser Armut niedergelassen hat. Also da hast du auch wieder ein ganz typisches Zeichen von Gnosis, ist das der Gegensatz von Geist und Materie. Ja. Und Geist ist mehr wert als die Materie. Ja. Das ist eine sehr, sehr große Ablehnung. Von allem alles Körperlichen. Körperlichen. Ja. eigentlich hätte man vor den Manichäern gar keine Angst haben müssen, weil sie ein Verbot zur Zeugung hatten. Ja, die wären sowieso ausgestorben. Die hätten keine, ist es verboten, Kinder zu bekommen? Sexualität ja, aber mit den Äußeren. Ach, Sexualität war erlaubt? In manchen. Also hier klingt das anders in diesen Sprüchen. In manchen manichäischen Kreisen ja, aber mit Verhütung. Aha. Also mit großer Verhütung wird vorgeschlagen. Also keinesfalls sollte man Kinder bekommen. Mhm. Wenn nötig, dann Sexualität, aber keinesfalls Kinder bekommen. Nur ganz bestimmte Dinge beim Essen in sich hineinlassen, weil man, wie gesagt, in der Verdauung das Licht produziert. Und alles, was materiell ist und alles, was den Menschen Spaß macht und ist verboten. Ist verboten. Ja, ein bisschen was davon hat ja die Kirche dann auch geerbt. Aber ich finde, wenn ich dann höre, der große Reichtum hat sich in dieser Armut, also der Reichtum wird der Geist genannt und die Armut ist der Körper. Ja, genau. Bei manchen Leuten ist es aber umgekehrt, finde ich. Da ist, also wenn ich mir die unglaublichen Weisheiten des Körpers anschaue und die moderne Medizin, was sie uns eröffnet, allein das Immunsystem und so, was das für eine ungeheure, wahnsinnige Maschine ist, die kein Wissenschaftler je erfinden könnte. Ja. Und obendrin ist er ein Vollidiot, der mit 250 km/h über die Autobahn kachelt, alle Leute gefährdet und sich selber auch. Der ist dann der Geist, der in dieser Maschine wohnt. Daran arbeitet sich das natürlich auch ab. Es ist in der Gnosis ein sehr negatives Menschenbild, weil der Mensch auch als Geschöpf des sogenannten Demiurgen ist im Grunde genommen dem Untergang geweiht, weil er zu viel dummen Geist hat. Ja, aber das haben, das aber ist wenn doch, er sich dann hinausarbeitet, kann er was zur Erlösung der Menschheit tun. Ja, das stimmt doch auch. Ja. Also ich sehe es auch ein bisschen so, ehrlich gestanden. Ja, also die Menschen sind, die sehen jetzt... Dagegen ist jetzt erstmal nichts zu haben. Die Klimakatastrophe auf sich zukommen, was machen sie? Ja. Sie gehen zu McDonald's. Ja. Ja. Wobei eben die Klimakatastrophe kein Geheimwissen ist. Nein, weiß Gott nicht, aber es interessiert trotzdem keinen. Das ist ja auch der Witz an diesem Film Don't Look Up, wo die Leute alle wissen, es kommt ein riesiger Komet auf die Erde und alle werden vernichtet, aber naja, jetzt gehen wir erstmal einen trinken. So, dann gibt es erstmal ein Gleichnis, das habe ich aus einer anderen Unterlage entnommen. Das Mehlkrug-Gleichnis. Es gibt auch Gleichnisse, interessant, ne? Das Logion 97 ist ein Gleichnis. Jesus spricht, das Königreich des Vaters gleicht einer Frau, die einen Krug trägt, angefüllt mit Mehl. Während sie auf dem Weg ging und weit entfernt von zu Hause war, brach der Henkel des Kruges und das Mehl rieselte hinter ihr auf den Weg. Sie jedoch wusste es nicht, sie hatte nichts bemerkt, während sie sich abmühte. Als sie in ihr Haus ging, stellte sie den Krug auf den Boden und fand ihn leer. Das soll jetzt das Königreich des Vaters sein. Verstehst du das? Naja, der hat sich, wenn ich das jetzt, ich meine, ich habe mich jetzt da nicht eingelesen, aber ich kann dazu nur sagen, es geht wahrscheinlich darum, dass das so ähnlich wie das vom Sämann. Vom Sämann, wo das einfach auf verschiedene Arten von Boden fällt, so fällt halt das Reich Gottes sozusagen hinter dir auf den Boden. Aber es ist deswegen ein bisschen schief, weil da wächst, aus Mehl wächst ja aus eigentlich Mehl nichts. Aus Mehl wächst nichts. Eher erinnert es mich an Hänsel und Gretel, die so eine Spur machen aus Bröckchen. Ne? Und es ist irgendwie, vielleicht auch ist und es. Und hinterher ist auch nichts drin. Sie macht den Deckel auf, ist das leer. Und im Materiellen ist es vielleicht sogar verloren, dieses Reich Gottes. Es ist auf den Boden geworfen. Aber es ist eine Spur, also man kann einer Spur folgen. Ja, vielleicht. Ja. Und eine Spur ist aus Nahrung. Ja. Aber es ist rätselhaft. Man wird es nicht so richtig schlau draus. Ja. Ne? Dann habe ich Logion 98. Jesus sagte, das Reich des Vaters gleicht einem Menschen, der einen mächtigen Mann töten will. Er zog das Schwert in seinem Hause und stieß es in die Wand, um zu erkennen, ob seine Hand stark genug wäre. Dann tötete er den Mächtigen. Das der erste Satz ist das Reich des Vaters. Das Reich des Vaters gleicht einem Menschen, der einen mächtigen Mann töten will. Er zog das Schwert, das ist das sogenannte Attentatsgleichnis. Er zog das Schwert in seinem Hause, also in seinem, als er noch zu Hause war, bei sich und stieß es in die Wand, um zu erkennen, ob seine Hand stark genug wäre. Dann tötete er den Mächtigen. Ich denke auch, das ist auch wieder die Vorstellung von dem Bösen, das bekämpft werden muss und wo du üben musst, um das zu bekämpfen. Mhm. Also du übst mit deiner Hauswand und dann erst, wenn du stark genug bist, kannst du tatsächlich das Böse erledigen. Aber auch diese dualistische Weltbild, es gibt den großen Feind, denen es jeden Tag zu erlegen gibt. Und die Menschheit ist böse und die Welt ist böse und alles Materielle ist böse. Da ist zwar ein bisschen ein Lichtfunken drin, den muss man raussaugen, aber alles andere gehört einfach dem Verfall an. Dann gibt es etwas, das klingt, also da komme ich gleich drauf, wie das klingt in meinen Ohren. Jesus sagte, armselig ist der Leib, der von einem Leibe abhängt. Und armselig ist die Seele, die abhängt von diesen beiden. Da ist die Liebe gemeint damit. Da ist vermutlich die zwischengeschlechtliche oder übergeschlechtliche. Ein Leib hängt von einem Leibe ab und armselig ist die Seele, die abhängt von diesen beiden. Ja, also ist wahrscheinlich das, was zwei Menschen körperlich verbindet. Also wenn ein Mann eine Frau liebt, dann ist er ein armes Schwein auf Deutsch. Ja, genau. Ja, es ist, bei Paulus steht es ja genauso. Nein. Also, aber also doch ganz Paulus ähnlich. reden wir noch später. Ja, aber so steht es da nicht. Aber als ich dieses las, armselig ist der Leib, der von einem Leibe abhängt und armselig ist die Seele, die abhängt von diesen beiden. Lösungswort Liebe, würde ich sagen. Oder Sex. Und hier erinnerte mich das extrem an das Zeiträtsel. Das Zeiträtsel ist auch so wie der Jesus in dieser Logienquelle. Der zum Beispiel hat weniger mit dem Bindestrich gemein, als mancher meint. Was ist das? Schneidet Erde oder macht was her mit bloßer Anzahl? Das ist senkrecht 5. Oder 5 Lettern vom Betreten, anderswo dasselbe besagend. Das sind doch, oder Gastgeber herrchenloser Wesen. Ehrlich. Oder schon mit Posaunen gesehen und ihre Trompeten im Garten. Also das sind doch genau dieselbe. Es sind Rätselworte, es wenn sind man Rätsel, so will. Ja. Rätselworte, die du aber in ihrem Inhalt verstehen kannst, auf dem Hintergrund oder im Horizont eines bestimmten Weltbildes, das die Evangelien, die wir kennen, so nicht vertreten. Nee. Und deswegen auch ausgesondert. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz die Merkmale des Gnostizismus, zu dem das Thomas-Evangelium nicht ganz, aber doch weitgehend gehört, wie das der Kollege aus Berlin, der Christoph Markschies, aufgelistet hat. Also es gibt eine oberste Gottheit, die ist jenseitig und fern. Es gibt weitere göttliche Figuren, die den Menschen näher sind. Die materielle Welt ist böse, der Gnostiker fühlt sich in ihr fremd. Der in platonischer Tradition als Demiurg bezeichnete Schöpfergott ist unwissend, blöd oder böse. Blöd ist von mir. Göttliche Funken fielen in die materielle Welt, schlummern nun in einem Teil der Menschen oder auch der Dinge und können befreit werden. Ein Erlöser steigt aus der oberen Sphäre herab und später wieder hinaus, um den Menschen die Erkenntnis über ihren Zustand mitzuteilen. Das ist Jesus. Wer erkennt, dass der Funke in ihm ist, erlangt Erlösung. Sowohl der Gottesbegriff auch als die Entgegensetzung von Geist und Materie und die Lehre vom Menschen sind dualistisch und negativ vom Menschen. Die kann man in den verschiedenen Varianten von Gnostizismus finden, unter anderem in diesem gnostisch durchdrungenen Thomas-Evangelium. Wollen wir noch ein bisschen weiter? Ich habe noch ein paar Logien. Es sind ja 114 im Wollen Ganzen. Wir jetzt dieses Zeiträtsel weitermachen? Nein, es gibt hier noch zum Beispiel das Überzeiträtsel. Jesus sagte, selig sind die Einsamen und Auserwählten, denn ihr werdet das Reich finden, weil ihr daraus seid und wieder dorthin zurückkehren. Genau. Da das ist auch so eine da hast Better, es ne? ja. Better than us. Genau. Es hört sich an, als wären das Schachgenies oder Mathematiker, die sich gegenseitig die drei unlösbaren Formeln der Welt zuschieben. So, und dann so hast ähnlich du, hört sich dann das hast an. Dann hast du daneben die Bergpredigt, selig sind die nach Gerechtigkeit sein, selig sind die einfachen Geistes sind, selig sind die Armen, ganz anderer Sprech. Ganz anderer Sprech. Ich habe einen Aufsatz gefunden von einem Dr. Dieter Koch, der hat sich auch mit dem Thomas-Evangelium beschäftigt und der schreibt, neben Weisheitsworten und Gleichnissen finden wir im Thomas-Evangelium scharfe Absagen an die Welt des Reichtums. Das ist natürlich ähnlich wie in den 4 Evangelien. Der Händlergeist wird zurückgewiesen. Die Worte sind sehr radikal und weisen auf eine asketische Lebenshaltung hin. Es gilt, sich von der Welt gänzlich zu lösen, mithin auch von der Welt der Geschlechtlichkeit. Das Lebensideal wird in einer mönchischen Lebenshaltung gesehen. Das Thomas-Evangelium zielt auf den Einzelnen. Eine Gemeinschaft spielt keine große Rolle. Das stimmt. Also das, was wir Gemeinde nennen, gibt's gar nicht. Die Lebensform scheint die des Wanderradikalen zu sein, die in Sendungs- und Nachfolgeruf Jesu in die Welt ziehen, das Wort der Erlösung weiterreichen, den Shalom in die Häuser bringen und Krankheiten heilen, aber nirgends eine Bleibe haben. Ein elitäres Bewusstsein durchzieht diese Idee. Anachoreten, einzeln lebende Mönche, die späteren Wüstenväter sind das, die gegen einen großkirchlichen Egalitarismus und den Einheit vieler im Leib Christi wettern. Das ist eine große Vereinzelung und prophetische, fast schon prophetische Tradition, die hier gepflogen wird. Also die Gnosis hat in späterem Jahrhundert, im dritten Jahrhundert, dann Bischöfe gehabt und Institutionen gebaut, war deswegen auch gefährlich, sage ich jetzt mal, fürs Christentum, weil sie Parallelstrukturen aufgebaut hat, auch Kulte aufgebaut hat. Das sind diese Kulte, wo die einen für die anderen kochten und sowas. Ja. Es gab auch zumindest im asiatischen Raum Kirchen. Mhm. Im westlichen Raum durften sie keine Kirchen bauen, waren sie schnell verfolgt. Mhm. Aber sie sind stark in Indien, Georgien, Turkmenistan, Uiguren. Das waren lauter Thomas-Christengebiete. China auch. Da haben sie sich mit dem Buddhismus verbunden. Ja, das merkt man auch. Ja. Jetzt pass auf, ich habe noch zwei, die ich mit dir besprechen will. Ich habe auch noch mehr, aber vielleicht gehe ich hier auch schon langsam auf die Nerven mit meinen Logien. Ja. Also, eines du darfst noch zwei erzählen. Logion 50 sagt, Jesus spricht, wenn sie zu euch sagen, woher stammt ihr, dann sagt ihnen, wir sind aus dem Licht gekommen. Ja. Dem Ort, wo das Licht entstanden ist, aus sich selbst, sich hingestellt hat und in ihrem Bild erschienen ist. Wenn sie zu euch sagen, seid ihr es, dann sagt, wir sind seine Kinder und wir sind die Erwählten des lebendigen Vaters. Wenn sie euch fragen, was ist das Zeichen eures Vaters, dann sagt ihnen, Bewegung ist es und Ruhe. Ja. Und da schreibt Herr Dr. Koch, das ist eine Wahrheit aus der geistigen Meditation, Bewegung und Ruhe, Ausdruck einer höchsten geistigen Sammlung und einer mystischen Weisheit besonderer Güte. Und er vergleicht es mit dem Gedicht Der römische Brunnen von Konrad Ferdinand Meyer. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Sie gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Es hat schon was für sich, also dieses buddhistische. Also diese Teile auf jeden Fall, aber es ist einfach immer, was halt gefährlich ist fürs richtige Leben, eine Ablehnung der Welt. Du musst raus aus der Welt. Und das ist ja auch bei den buddhistischen Mönchen so. Die sind ja auch, haben sich ja auch aus der materiellen, politischen, wie auch immer Welt verabschiedet. Und das kannst du mit dem Jesus, den wir in den Evangelien haben, nicht machen. Dann kann ich jetzt noch zum letzten, ich habe ja noch einige wunderbare, aber ich weiß schon, du magst jetzt nicht mehr. Deswegen ein letztes Logion, das mich auch stark an Paulus erinnert hat. Logion 42, Jesus sagte, werdet Vorübergehende. Ja, das ist wunderbar. Ne? Ja. Es erinnert einen an das Haben, als hätte man nicht. Ja, oder Paulus, wir haben hier keine bleibende Stadt. Werdet aber Vorübergehende. Gibt es da nicht ein berühmtes Theaterstück oder gibt es nicht einen modernen Autor, der ein Theaterstück Werdet Vorübergehende geschrieben hat? Also mir kommt es vor, als wenn es der Titel eines Theaterstücks wäre. Wir werden mal googeln. Moment, Charlotte googelt schnell. Es gibt kein Theaterstück, das so heißt, dafür aber eine Oper mit dem Titel Die Vorübergehenden. Die ist von Nikolaus Brass und wurde am 13. Juli 2018 in München uraufgeführt. Siehste, es klingt ja auch schon so wie so ein Titel, Werdet Vorübergehende. Aber ich finde, das beschreibt… Jetzt wissen wir auch, wo es herkommt. Es beschreibt auch diese Lebenshaltung des Sich-Zurücklassen, der materiellen Bindungen. Aber auch, finde ich, der Verantwortung dann da zu bleiben und die Mühsal des Alltags zu durchschreiten. Es hat seine zwei Seiten, ja. Aber es ist interessant zu sehen, dass es diese Bewegungen, die es bei uns immer wieder gibt. Es ist ja nicht so, dass die dann sterben, sondern es gibt sie in unterschiedlichen Gestalten immer wieder, dass sich das Christentum damals so krass damit auseinandergesetzt hat. Und wir uns jetzt auch krass immer wieder, auch mit den Esoterischen, mit den Veganen, mit den wie auch immer Strömen, die so, die im Grunde genommen auch sagen, also wenn du das jetzt isst, dann isst, wenn du Fleisch isst, dann wirst du wie das Tier und oder du isst dein eigenes, den Teil der Schöpfung, mit dem du verbunden bist, den darfst du doch nicht essen. Diese Vorstellungen, die sind jetzt ehrlich gesagt auch nicht so aus der Welt. Und die sind auch schon nicht besonders neu, wie wir heute gehört haben. Ja, genau. Gut, in diesem Sinne. Sehr schön war es. Wollen wir uns verabschieden jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn Sie wollen, können Sie ja googeln und sich weiter im Thomas-Evangelium tummeln und sich noch ein paar kräftige Vlogien reinpfeifen. Aber wir lassen es jetzt bleiben. Wir fahren jetzt fort mit der Apostelgeschichte und da kommen wir in der nächsten Folge drauf und dann geht es schon in die Nach-Jesus-Ära. Pfingsten. Ja, stimmt. Das machen wir das nächste Mal. Ja, unsere Pfingstsendung steht vor der Tür. Ja. Bis dann. Pfingsten. Und ich hoffe, alle sind wieder dabei. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.